Wetter. Präsentiert von VW Link Gengenbach. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. VW Link Gengenbach mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Heute Abend und in der Nacht plattert's vor sich hin und die Schneefallgrenze sinkt dann allmählich bis zum frühen Morgen auf etwa 400 Metern. Morgen kommt dann aber schon wieder die nächste Warmfront, bedeutet Schneefallgrenze steigt an auf über 1000 Meter und am Sonntag sinkt sie schon wieder. Höchstwerte morgen bis 7 Grad plus im Rheintal. Und es wird auch übers Wochenende hinweg wieder ziemlich windig werden. Es ist 19 Uhr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Die Nachrichten aus unserer Region. Mit Andrea Schindler. Anzahl der Raubdelikte in der Ortenau im Januar angestiegen. Die Polizei registrierte in der ersten Monatshälfte bereits 15 Straftaten. Täter, Vorgehen und Tatorte sind immer unterschiedlich. LKW verliert Anhänger auf der B294 bei der Passhöhe Heidburg. Der mit Holz beladene Auflieger hatte sich von der Zugmaschine gelöst und war auf die Gegenfahrbahn gerutscht. Badische Weinbauern lagern größte Erntemenge seit mehr als 10 Jahren ein. Knapp 140 Millionen Liter wurden geherbstet. Der Literpreis soll im Februar ansteigen. Kofferversteigerung der Lufthansa morgen Mittag in Bühl. Im Auftrag der Fluggesellschaft kommen ab 12 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt 400 verlorene Koffer und Fundstücke unter den Hammer. Ausführliche Meldungen aus der Region wieder um 12:30 und unter funkaus-ortenau.de. Und jetzt alles, was Sie sonst noch wissen sollten, mit Laura Tendel. Nichts geht mehr bei Schlecker. Der Drogeriekonzern ist pleite und geht in die sogenannte Planinsolvenz. Das bestätigte das Unternehmen. Trotzdem soll ein großer Teil der tausenden Läden erhalten werden und damit auch die etwa 30.000 Jobs in Deutschland. Der Geschäftsbetrieb werde unverändert weiterlaufen, hieß es. Zuletzt hatte Schlecker über 1.000 Filialen zugemacht. Die Suche nach den Vermissten im Wrack der Costa Concordia wird wieder aufgenommen. Das entschieden die Rettungsteams. Die Arbeiten waren am Vormittag erneut unterbrochen worden, weil sich das Schiff wieder bewegte. Noch immer werden mehr als 20 Menschen vermisst, darunter 12 Deutsche. 11 Tote wurden bislang geborgen. Karl Theodor zu Guttenberg bleibt der Politik fern. Laut CSU-Chef Seehofer habe Guttenberg in einem persönlichen Gespräch gesagt, dass er sich 2013 nicht um ein politisches Mandat bewerben werde. Seehofer sagte: Er wird auf lange Sicht keine Einladungen zu Auftritten bei öffentlichen Veranstaltungen in Deutschland annehmen. Das schließt auch ein, bereits gegebene Zusagen wieder zurückzunehmen, beispielsweise der Auftritt in Aachen. Im vergangenen März war Guttenberg als Verteidigungsminister zurückgetreten, weil er Teile seiner Doktorarbeit abgeschrieben hatte. In Pakistan sind ein deutscher und ein italienischer Entwicklungshelfer entführt worden. Das bestätigte das Auswärtige Amt. Laut Polizei wurden die beiden von Bewaffneten in Ostpakistan verschleppt. Beide arbeiteten für die deutsche Welthungerhilfe und kümmerten sich um Opfer der Jahrhundertflut im Sommer 2010. Wer die Täter sind, ist noch unbekannt. Nach 5 Wochen Winterpause rollt in der Fußball-Bundesliga wieder der Ball. Den Auftakt macht heute der Spitzenreiter FC Bayern mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Das Hinspiel gewannen überraschend die Liga-Vierten. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert vom BTS Reisecenter. Auf die Pisten, fertig, los. Schneespaß für Groß und Klein. Besuchen Sie uns jetzt im BTS Reisecenter direkt am Flughafen in Lahr. Hallo Autofahrer, Stausen, Behinderungen. A5 ist wieder frei, übrigens mal nebenbei bemerkt. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen dem Dreieck Leonberg und Stuttgart-Möhringen. 4 Kilometer stockender Verkehr. Und einen Blitzer haben wir auf der B36 in der Ortsdurchfahrt von Memprechtshofen. Ach ja, hätte ich fast noch den Basti vergessen. Der hat uns gemeldet, B33 zwischen Biberach und Gengenbach, ein Pannenfahrzeug, das den Verkehr behindert. Vielen Dank. Das war die Feierabendshow mit Volker Frank. Ihnen guten Start ins Wochenende. Tschüss. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig. The girls going into the club, you want it, joining the VIP with bottles of rum, the girls so sexy, going crazy, taking it to the top, come on, yeah.

shit's about to get heavy. I just knew you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes.

auf Matrosen, oh hey, in die wogende See. Millionen von Sternen, sie glühen und versinken, so wie auf unserem positiv, den ich bin. Moment, was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Uh-huh. Am Wochenende hab ich mir den Kopf verdreht. Ich traf eine junge Frau, die hat mir ganz gut gefallen. Und am Samstag in der Disco chillt die sich die Korken knallen. Ich stand dann so dabei und wir haben uns unterhalten. Und ich hab sie eingeladen, denn sie hat sich so verhalten. Wir haben viel Spaß gehabt, viel gelacht und was ausgemacht. Haben uns nochmal getroffen und den Nachmittag zusammen verbracht. Wir gingen mal ins Kino, hatten noch ein Rendezvous. Und hast du sie ausgeführt? Ich gehört ja wohl dazu. Sie ist so elegant, sie hat doch allerhand. Solltest sie wirklich mal treffen, denn ich bin sie sehr charmant. Hey, ist die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Ist die da, die mit dem dicken Pulli anmacht? Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Ist die da, die da, die da, die da, die da. Nieder. Here we go, get through to the groove. Watching lovely ladies and as smooth as they move. Cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up and get them once we move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and take a lumbo. Now I gotta go. Is that too much? Relax your soul. Come on. Relax your soul. Relax your body. Come on. Herzlichen Glückwunsch, du toll, toll, toll. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich für dich freue. Ich selber bin auch froh. Und falls es dich interessiert, mir ist am Wochenende was ganz Ähnliches passiert. Es war Sonntag und ich trinke Tee in den Café. Und als ich dieses schöne Wesen an dem Tresen stehen sehe, gesell ich mich dazu und hab den Tee für sie bestellt. Naja, ich gebe zu, ich hab getan, als hätte ich Geld. Doch alles lief wie geschmiert. Was mache ich mir Sorgen, wenn wir reden und verabreden uns für übermorgen. Und ich wollte mit dir ins Kino gehen, stattdessen waren wir essen. Denn sie hatte den Film schon gesehen, ich hielt's für eine... Die doofe Witze-Ecke. Herr Meilers, aus welcher Oper oder Operette stammt diese Melodie? Könnte ich das vielleicht noch einmal hören? Ich werde mal nachfragen. Regie, könnten wir das noch einmal haben, bitte? Was? Das Ganze? Bitte. Das dauert dann aber etwas. So, wir wären dann soweit. Jetzt aufgepasst, Herr Meinertz. Aus welcher Oper oder Operette stammt folgende Melodie? Die Fledermaus von Johann Strauss. Und wissen Sie zufällig auch, aus welchem Satz? Ja, und zwar ist das dritter Satz, zweiter Akt, die Stelle, wo die Fledermaus gegen die Wand klatscht. Das gibt's nur bei... Wow. Oh Mann, da falte ich im Kopf nicht aus. Aufhören. Super. Das fängt ja gut an, Nachtschwärmer. Nicht viel zu lachen.

studentenfreundliche Preise wie Warsteiner 1 Euro, Softdrinks 1 Euro und so weiter. Das Codex ladet euch ein. Und wie erwähnt, Aachen Industriegebiet West 2. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Eine ganz neue Abmischung von Jasper Forbes, 19.54 Uhr. Und jetzt Zeit fürs Gewinnspiel. Jetzt geht es richtig los. Genau, und das ist wieder facetsmäßig angehaucht. Auf Sie! Pass mal auf! Ich lege es los. Seid ihr mit dabei, Nachtschwärmer? Es geht los in 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1. Gewinnspiel. Du bist dran. Gewinnspiel. Es werden zwei Interpreten gesucht aus diesem Fastnet-Mix. Und wenn ihr die habt, ruft ihr an 0781 504 33 und die 11. Na, los geht's los. Sie müssen nur die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Und schon geht die Tube auf. Aber erst die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Und schon ist die Tube auf.

Hier ist unser Fast ins Gewinnspiel. Ruft an, Nachtschwärmer. Zwei Interpreten aus diesem Mix will ich wissen. Dann bekommt ihr ein, könnt ihr eine Mix-CD gewinnen. Einer geht noch rein, ja. Pferd am Flur. Wir haben 20.03 Uhr. Und ich bin in Offenburg und auch in Offenburg gelandet. Und zwar, die Tanja ist dran. Hallo Tanja. Hi. So, lass mal zwei Interpreten hören, bitte, Tanja. Also, das war das eine, das Peter Wackel. Stimmt das? Ja, nein, stimmt nicht ganz. Nicht? Aber der singt's auch. Der singt, nein, der singt's auch. Weiter, was ist der zweite? Ja, hast noch einen? Ja. Ja, wen noch? Noch mein Krüger. Ja, das ist richtig. Ja, mein Krüger, ja. Sie müssen den Nippel durch die Lasche ziehen, mein Krüger. Danke, das war super. Ja, gratuliere. Mama mia, mama mia, let me go. Alle anderen legen bitte auf. Mama mia, mama mia, mama mia, mama mia. Hallo Nachtschwärmer, hier geht's ins Wochenende. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Was mitgebracht. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Ja. Radio. Hit Radio Ohr. Maximum Music Radio Station. FM. All hits. All the time. Power Station.

Von wollen kann gar nicht die Rede sein. Ich war einfach sturzbetrunken. Habt ihr gestern auch mitgefiebert, Nachtschwimmer? Bei der Ornella? Ja, das hoffe ich doch. Später war sie noch beim Stefan Raab mit Kollegen auf der Couch. Hoffentlich kommt sie weiter. Damit hätte ich meine erste Freestyle-Pflicht erfüllt um 20.17 Uhr.

monsieur, le disc jockey Zach est de retour. Studio@hitradio-ohr.de ist die E-Mail-Adresse fürs Studio. Ich kann nur die E-Mails abrufen, Nachtschwärmer. Ich kann nicht bei Facebook rein. Hier sind die ersten Grüße. Michael Telo. Das Fasnet-Wagenbauten-Team vom Goldring Gengenbach. Vor allem Martina Zapf und Sandra Kuhn, die heute ihren Einstand geben. Die werden gegrüßt von Caroline Bitschler und Michael Zapf. Yo! Viel Spaß noch beim Wagen zusammenbauen. Kennt ihr den Song noch aus den 90ern? Sash, ja. Yeah. Hey, was geht denn hier ab? Einfach näher dran. Hey. Oh. Nein, Sir. Hit Radio Ohr. Interessant. Ach, yes, Sir. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Und hallo, wer sich noch zugeschaltet hat. Hola, chica, ¿cómo está? Ich wollte in den Süden fliehen, wollte um die Häuser ziehen. Endlich hitzefrei, beste Freundin war dabei. Mal tun, was man will, Spanien war das Ziel. Ich stieg in den Flieger rein und fing direkt an zu schreien. Servus, Leute, schön, endlich wieder Wochenende, alle am Start. Was geht ab? Hunde-Bingo! Zero, bend it up, what? What's this? nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Party macht oder Party irgendwelcher Art, besorgt euch diesen Song. I Said to Bigo. Das ist zwar ein Remix, aber das Original reicht auch. Der absolute Knüller. Der absolute Knüller. Schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. Pausenlos. Adrenalin pur. Das ist der Power ins Wochenende nach Schwemmer. Seid gegrüßt. Might as well jump. Go ahead and jump. Anders aus von Van Halen. 20.33 Uhr, höchste Zeit für die doofe Witze-Ecke. Ein Araber, ein Deutscher und ein Franzose sitzen in Kairo in einem Kaffeehaus. Kommt eine rassige Schönheit vorbei, getippelt. Bei Allah, sagt der Araber. Bei Gott, flüstert der Deutsche. Bei mir heute Abend im Hotel, ruft der Franzose. Gleich ganz direkt, ha? Der Genealoge erkundigt sich bei einer 1,93 großen Patientin nach ihren Verhütungsmethoden. Ja, das mache ich mit einem leeren Marmeladeneimer. Wie soll das funktionieren? Hier wundert sich der Arzt. Ja, ganz einfach. Mein Mann ist nur 1,60 groß. Beim Verkäuer stellt er sich auf einen Eimer. Und genau in dem Moment, wo er glasige Augen bekommt, kicke ich den Eimer weg. Gute Idee. Oh, Nachtschwärmer. Hey! Hier geht's ins Wasser, ins Wochenende. Nirgends fällt der weiße Schnee wie zu Hause aus der Höhe. Macht die Felder weiß und still, weil der Winter ist so wild. Und die Flocken fallen sacht, jeder Schritt ihr still der Nacht. Jeder Baum und jedes und der Schneeweißer sehen wie aus Watte aus. Und Himmel einen Gruß, einen lieben. DJ, play my melody. I proudly present to you Electrophonic. How are you doing? God rest ye merry gentlemen. I'm going to blow your ping ping pong pong ping ping ping pong. Der Typ ist doch echt abgefahren, oder? Okay, dann viel Glück beim langsamen Abstieg in den Wahnsinn. Power Radio. Oh, Scheiße. Wieder so ein Spezial-Mashup, ha? Funky Town und der Beat von Queen im Hintergrund. 20.38 Uhr, willkommen bei Hitradio, heute am Freitag. DJ, Die Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Bingo Players, DJ Rockhound Mashup. Ich habe ja dir gesagt, in Phasen bin ich ja unterwegs. Und zwar am schmutzigen Donnerstag in der Codex Lounge. Nicht verwechseln den Codex in Arm. Der Codex Lounge, die ist in Rastatt. Genau. Und kommst du auch? Wir haben es schon gehört. Ja. Aber ich bleibe nicht immer bei dir. Ich meine, auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Ja. Die Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Check my

On the road again. Spezial. Die Superdisco in Aachen. Industriegebiet West 2. Heute Freitag, Abi-Party des Anne-Frank-Gymnasiums Rheinau. Nerds Go World. Das ist die Überschrift, das Thema Nerds Go Wild. Im großen Club DJ Rockhorn und DJ Matrick. Kleiner Club DJ Tom und Johnny F. Und nach meiner Sendung heißt es ja Maximum Clubbing ab 23 Uhr Live-Übertragung aus dem Codex. Morgen Samstag. Popnacht, die Popnacht. Die Wahnsinns-Popnacht. Ehrlich, Nachtschwimmer. Ich glaube, über 14 Darsteller. Männlein wie Weiblein. Aber wirklich echte Qualität ist da zu sehen. Einlass ab 18. Gratis Fotoshooting gibt es auch, inklusive Sofortdruck von 22.45 Uhr bis 23.45 Uhr, eine Stunde lang. Morgen. Und donnerstags Eintritt frei, da heißt es Feierabend. Und ich habe noch lange kein Feierabend nach Schwimmer, das ist ja ganz klar. Okay, das waren die News from Codex. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Alles klar, Nachtschimmer, wie geht's euch? Habt ihr alles im Griff? Das hoffe ich doch. Hier geht's nämlich ins Marti-Wochenende. Fasnet überall, unten, oben, Mitte. Und hier ist die Fasnet-Zentrale. Ja, genau. Ist auch ein 19er, Le Esperanza. Aber neue Abmischung. So, sag schon mal, jetzt kommt ein Gewinnspiel. Das wird heiß. Und zwar ist das eingesungen von, sagen wir mal, Greenhörnern. Aber mir geht es darum, die singen was von Facebook. Das ist auch okay, aber der Musikteppich, der ist wichtig. Und ihr habt den Song heute schon gebracht. Ich möchte wissen, wie heißt der Song oder der Interpret. Kann ich das mit euch machen, Nachtschwärmer? Seid ihr dazu bereit? Auch, das war ganz schnell, musste ganz schnell geschehen, auch wenn die falsch singen. Aber das mal was anderes. Das muss ich jetzt bringen. Sind Sie bereit? Hey. Yeah. Er kündigt das Gewinnspiel an. Leute, alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Facebook, Facebook, den ganzen Tag in Facebook. Ich bin ein Suchti. Danach schon mal schnackelt's. Anscheinend noch nicht. Nach schon mal geht auf die Charts. Ich glaube Platz 2 oder so. Das ist es nämlich. Wie heißt die Gruppe oder der Sänger? Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Null sieben acht eins, 504, 33 und die 11. Denn her aus Schumpfhausen, bitte sehr. Sehen alle da so aus wie ihr? Ja, wir

Kevin Schmott Spezial um 21:07 Uhr. Attacke! Was hat er gesagt? Alles Kacke oder sowas? Sometimes your words just hypnotize me. We don't need no thought control. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. No thoughts on your hassle in the classroom. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. Teach to leave their kids alone. Don't think fit, stink, pink haters. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, hit the head right, Biggie there, air night. Papa been fool since days of under rules. Auch ein Superstarker Mashup, huh? Notorious B.I.G. Pink Floyd. Willkommen, Nachtschwärmer. Houston, wir haben ein Problem. Sie haben alle ein Problem. Und was ist mit dem Radiomoderator, der völlig durchdreht? Ein Haus.

Olle, olle, haha, auf! Das Böse ist immer und überall. Ja, hier in der Ortenau geht's rund an der Fasnet. Die Weiber, die Weiber, die Weiber. Ist ja krass, Mann.

okay, die doofe Witze-Ecke nach dem nächsten Song. Ah, Coldplay. Um 21.31 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Hallo Blondies. Genau. Die ist jetzt nämlich dran. Blondie hat gegolft. Oder wollte es lernen, besser gesagt. Aber das gehört nicht unbedingt zu ihren hervorstechendsten Begabungen. Nach 10 erfolglosen Übungsstunden rät der inzwischen völlig entnervte Trainer: Hören Sie, Fräulein, Sie dürfen den Schläger nicht wie den Penis Ihres Verlobten halten. Versuchen Sie sich vorzustellen, das wäre der Penis Ihres Verlobten. Ich habe mich verrutscht hier in der Zeile. Da scheint die einzuleuchten. Die Blondine holt außen, schlägt den Ball über 100 Meter genau ins Loch. Der Trainer sagt verpflichtend: Sensationell. Und nun nehmen Sie den Schläger aus dem Mund und versuchen es mal mit den Händen. Zwei vierjährige Buben. Du, ich habe gestern unter der Veranda ein Noppenkondom gefunden. Erstaunt fragt der Zweite oder stellt fest: Hey, was ist eine Veranda? So weit ist schon gekommen. spitzenmäßig an. Bruno Mars und Camouflage. 21.37 Uhr. Herr Schuhverkäufer, größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten, wie sieht's aus? Hä? Was ist denn los? Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Er reißt mich wieder. Komm, Herr, mach noch was Gutes für mich. Kündige mich noch mal an. Hey, Nachtschwärmer. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Oh, danke, Herr. Let's go! Let's go, let's go, let's go! I'm the man that makes you clap your hands. Das Special am Freitagabend bei Hitradio Ruhr. Hello, hello, on your radio. Das ist der Power ins Wochenende. Da kommen wieder Grüße über E-Mail. studio@hitradio-ohr.de. Der Sandro Förster möchte meine Kollegen von der Stadt Rheinau grüßen. Besonders Matthias, der immer diese Sendung hört und ihn darauf aufmerksam gemacht hat. Ja, super! Allen ein schönes Wochenende. Dankeschön ebenfalls. Dann grüßen wir noch das Wagenbauteam, das Fasnitz-Wagenbauteam Goldring-Gengenbach. Na, wie sieht's aus? Läuft's?

Es gibt noch andere, also wie gesagt, Facebook ist nicht alles. Es gibt noch viele Leute auf Wer kennt wen. Da klickt ihr drauf, dass ihr mich kennenlernen wollt. Und dann bestätige ich das. Okay. Und jetzt gehen wir rüber. Codex-Werbung. Und wehe, du schaltest um. Dit les thunes, dit argent, dit dépenses, dit crédit, dit créances, dit dette, te dit huissier, lui dit assis dans la merde, dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Also im Codex geht's heute Freitag mit Sicherheit tierisch ab. Weil heute ist die Abi-Party des Anne-Frank-Gymnasiums aus Rheinau. Needs Go Wild, so heißt das Thema heute. Schätz mal, dass sie schon draußen stehen. Rosa Club, Rockhound und DJ Matrick. Club 2, Black Forest heißt der. DJ Tom und Johnny F. Und ab 23 Uhr, kurz nach meiner Sendung, kommt es ja live aus dem Codex, ganz klar. Und ich gehe nachher, nach der Sendung, auch mal kurz hin, nochmal. Also wenn da so ein Alter durch die Gegend läuft, dann wisst ihr, dass ich es jetzt bin. Morgen Samstag, die Popnacht. P-O-P-P, Pop. Pop. Der Wahnsinn. Wir hatten die schon mal vor Jahren im alten Club noch in Charlies, im Check-In. Alles exklusiv, wirklich echt, hundertprozentig nach Schwerner, glaub mir's. Nee, keine Billigware. Über 10 Teilnehmer machen da Shows ohne Ende. Könnt natürlich ein Foto mitbringen von 22:45 Uhr, eine Stunde lang gratis Fotoshoot, inklusive Sofortdruck. Gibt's auch. Männlein wie Weiblein sind das. Donnerstag nicht vergessen. Feierabend heißt der neue Donnerstag im Codex. Feierabend. Studentenfreundliche Preise natürlich, für Eintritt frei. Jetzt wollen wir mal schauen, was haben wir denn hier? Ah, jetzt geben wir mal richtig Gas. Jetzt geht es richtig los. Hier geht's ins Wochenende. Pass mal auf, hey! Yeah, los! Leg los! Leg los! Und jetzt ins kleine bisschen Show. Sag mir, Baby. Deep Purple. Turn Lock mit Funky Cole Medina. Hitradio Uhr. Ja, das rockt. Ja. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Kommen Mädels. Gregor Dudek. Grüße an Doris Fasnacht von Gregor. Und dann hat hier der Ernst Frank. Hey Charlie, ich hab durch Zufall von einem Kumpel erfahren, dass du bei Hitradio bist. Hab die früher öfters gehört. Hab gerade auf deiner Seite in allen Videos und Filmen angeschaut. Unglaublich, wie lange das her ist. Ich grüße meinen Kumpel Joachim in Offenburg. Frank aus Heilbronn. Dankeschön. Es ist Zeit fürs Gewinnspiel. Ich finde, es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin quer dafür. Action. Es geht los. Ja! Seid ihr mit dabei? Los geht's. Nee, das war's falsch. Also wer aus diesem Mix zwei Interpreten raushört, der kann einen Mix-CD gewinnen. Der ruft an 0781 504 33 und die 11. Hallo, hallo, ich bin in Offenburg gelandet bei der Susi. Hallo, Susi. Halli, hallo, grüß dich. So, jetzt wollen wir zwei Interpreten von dir hören, bitte. Okay, das war einmal Toto mit Afrika. Ja. Und die Backstreet Boys. Ja, yeah, Susi, super, danke schön. Bingo, Baby, super. Das war ein Volltreffer. Das war ein Volltreffer, Dankeschön. Alle anderen lenken bitte auf. Das war unser Gegenspiel für diese Stunde. Wie gefällt dir denn die Musik? Nie fragen. Radio Ohr. Super cool. Super komisch. Das ist eine doofe Sendung. Nein. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. Ja. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia.

Blondine Petra will sich scheiden lassen. Ihr Anwalt sucht nach Gründen. Trinkt er? Nein. Brüllt, tobt oder schlägt er? Auch nicht. Wie steht's mit der Treue? Ja, wirklich. Petra strahlt. Da kriegen wir ihn dran. Unser Jüngster ist nicht von ihm. Genau. Hallo, Blondie. Blondes Haar. Blondes Haar. Wir haben halb elf. Ach, Schwemmer, ich muss jetzt Gas geben. Jetzt geht's los. Alles super geil. Einmal Polizei. Geil. Geil. Ja, ja, ja. Spezial wieder mal hier. Rammstein. Überraschung. Super. Mach mal lauter. Oh Mann. Marjorie, DJ Antoine. Wir haben 22.34 Uhr. Na, wenn die noch dabei sind, dann rufe ich ein Hallo zu. Ich meine, es ist ja riesenvorteilhaft, dass ich keine Nachrichten in dieser Sendung habe. Aber hätte ich noch weniger Zeit nach Trammer. Al, was meinst du dazu? Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Ach, was? Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ja. Und das Tittenmagazin. To my fingers bled. It was the summer of 69. Me and some guys from school, we had a band and we tried real hard. But Jimmy quit and Joey got married. We should know we never get far.

mit DJ Rockhound and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Reihe bei Hitradio Ohr auf gut Badisch. Englische Songtexte neu erzählt, mund- und ohrgerecht für alle Ortenauer. Wenn Sie sich schon öfter gefragt haben, was singen die denn da? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Manchmal wünsche ich mir, du wärst eine Meerjungfrau. Dann könnte ich dich im Kiebel daheim aufziehen. Man könnte Ausflug zum Meer machen und zusammen schwimmen gehen. Ich tät mir wünschen, dass du ein wenig pummeliger wärst. Nein, eigentlich richtig fett, sodass der Nimi durch dir baset ätsch. Dann müsst ihr nämlich daheim in meinem Bett bliebe. Auf gut Badisch bei Hitradio Ohr. Und jede Woche kommt eine brandneue Folge hinzu, deren Premiere immer am Montag in der Morning Show und um 18.15 Uhr. Topgepflegte Mietwagen mit Service und Qualität finden Sie unter www.werle-autovermietung.de. Werle Autovermietung. Achtung, jetzt wird's närrisch. Hitradio Ohr und der Fanfarenzug Fürst Bismarck feiern die närrische Uffhofener Freskas. Das Original. Feiern Sie mit am Samstag, 28. Januar von 10 bis 18 Uhr an der Konrad-Adenauer-Schule in Uffhofen. Narrenzünfte, Musikgruppen und Hitradio Ohr-DJ Simon Jägersberger drehen das Stimmungsbarometer auf 100%. Die Uffhofener Freskas, Samstag, 28. Januar. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on baby. Wow! Ja, ich darf mich schon mal bei allen bedanken. Meine letzten 10 Minuten sind angebrochen, Nachtschwimmer. Wie gesagt, am schmutzigen Donnerstag bin ich in der Codex Lounge. In Rastatt, also nicht verwechseln mit Aachen. Das ist der Club. Und die Codex Lounge ist ein kleineres, also so klein ist wieder auch nicht. Cocktail Lounge, ne? In der Morgstraße 7 in Rastatt. Alles klar. Und dann bitte geht auf meine Seite, charlie2000.de. Da gibt's Links zu Facebook und zu Wirken Win. Und Downloads zum nachträglichen Runterladen und die Sendung anzuhören. On the road again. Jetzt kommt Codex ran. Da ist es schon ab 22 Uhr geöffnet. Und heute ist ja die Abi-Party. Ich denke mal, dass da schon mal was abgeht. Und zwar vom Anne-Frank-Gymnasium in Rheinau. Heute im großen Club Haus Elektro Erben. Rockhound und DJ Matrix. Und im kleinen Club, der heißt Black Forest, da 80er, 90er Black, auch Deutsch und so weiter, DJ Tom und Johnny F. Das hier bei uns im Hintergrund, der läuft, Robert Miles, ein kleiner Remix. Also Robert Miles werden wir nie vergessen. So, da kommt morgen Samstag dran. Das ist ein ganz besonderer Tag, 21.01. Die Popnacht. Die heißt halt so. Nicht, dass ihr denkt, dass er jetzt da gepoppt wird. Das glauben doch manche vielleicht, hä? Wer weiß. L? Nein. Der ist ja ein Popmuffel, das wissen wir. Über 10 Darsteller, Männlein wie Weiblein. Bringt eure Fotos mit, die lassen sich mit euch fotografieren. von 10:45 eine Stunde lang gratis Photoshop. Inklusiv sofort Druck. Gibt's auch. Morgen Abend ab 18 Jahren. Einlass 22 Uhr. Und nicht vergessen, Donnerstag, der neue Donnerstag heißt Feierabend. Vierabend. Feierabend. Ab 22 Uhr, Eintritt frei. Studentenfreundliche Preise, die zeichnen sich dadurch aus. Zum Beispiel Warsteiner 1 Euro. Haha! And children. Dankeschön. Boys and girls of the house nation, the mix. Time to change your mind. A powerful new force is about to hit this city. Hier geht's in die Endrunde bei Charlie 2000. Ein schönes Wochenende, schöne Fasnet. all around the world. Here we go! Schuhverkäufer, komm, wir verabschieden uns. Was sind schon wieder mit dir? Ich kann nicht schlafen mit dieser verdammten Frau in meinem Bett. Was vergessen, dachte ich mal, drückte Ornella die Daumen, alles drücken für ihren kommenden Auftritt. Und geht bei ihr auf die Fanpage. Sie hat da eine bei Facebook. Jetzt regt er sich noch zum Schluss hier auf. Was ist denn? Tja, jetzt reicht's aber mal Platz. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Das kannst du ruhig machen. Das schaltet nachher sowieso ins Codex rüber. Na, mein Schuhverkäufer. Tschüss, Nachtschwärmer. So, Leute, Schluss.